Ode eines Lastträgers. Lass meine Liebe leicht werden wie einen Sommerregen oder wie einen Groschenroman. Lass sie mich in meinen Händen fühlen und formen wie ein Stück Lehm. Oder reiche sie mir wie eine Ansichtskarte aus fernen Landen von einer Unbekannten. Lass meine Liebe fliegen wie eine Taube aus ihrem Schlag. Oder öffne die Schleusen an der Talsperre meines Herzens. Mach, dass meine Liebe leicht wird wie ein Kolibri, wie eine Schneeflocke soll sie treiben oder wie eine Spur im wüsten Sand verwehen. Lass sie leichter werden noch als ein Blatt Papier. Lass sie fallen wie einen Kiesel in den Teich, von neugierigen Kinderaugen verfolgt, bis er einsinkt in den weichen Schlick des Grundes, unerreichbar. Lass mich die Last meiner Liebe verschlingen wie ein Picknick und zum Nachspülen ein roter Landwein. Ich trinke auf die leichte Liebe. Stoßen wir an, Geliebte, ich sehe uns in Zukunft öfter anstoßen. Lass die Liebe sein wie ein Seufzer der Unbekümmertheit, wie das Klong unserer anstoßenden Weingläser. Lass sie sein wie ein Country-Song, gespickt mit Träumen von Freiheit und Abenteuer. Und von meinem Gesicht fallen die Fesseln der Entgleisung und Verirrung, und von der anderen Straßenseite ruft mich deine Stimme, und ich steige in einen Zug, um zu fahren, wer weiß wohin. Lass uns auf die Eisenbahn und Bahnhöfe dieser Welt trinken. Wer weiß schon, was sie bedeutet, der Liebe Last. Wenn wir sie schon tragen müssen, dann lass sie leicht sein. Leicht wie ein Witz des Spaßmachers, leicht wie die Rede des Verführers, leicht wie ein Wiegenlied, leicht wie Zigarrenrauch, wie Leuchtreklame, wie das Wenden einer Seite in einem Journal. Leicht wie die Müdigkeit des Tagträumers, wie mein Atem zu dir.